Wann ist der Gegenstand, eines Diebstahls schwerwiegend? Das ist eine komplizierte Frage, aber im Grunde ist es nicht so kompliziert. Es ist schwerwiegend, wenn eine Sache von erheblichem Wert weggenommen wird. Die Sache ist in sich selber also einen erheblichen Wert hat. Und auch wenn der Nächste durch Wegnehmen einer Sache von geringem Wert einen schweren Schaden erleidet. Die Moraltheologie wird immer angegeben, erheblicher Wert ist der Entgelt für vom Tageslohn, wenn also jemand, eine durchschnittliche Person, einen Tag verdient, für ein Tagewerk oder sonst für Arbeit, die er täglich verrichtet, den ganzen Tag verrichtet. Es ist eine schwere Sache, ich weiß nicht, was jetzt steht beim Mindestlohn, wenn man das herannehmen will. Also, wer Gott weiß, irgendwo über 1000 Euro, glaube ich, ist der gesetzliche Mindestlohn dividiert durch, je nachdem, wie man will, 30 oder 25 für die Arbeitstage werden. Irgendwo in der Gegend halt dann. Also, bei 50 Euro ist sicher schon Schluss. 30 Euro ab, von 30 Euro ab, aufwärts oder Gegenwert von einer Sache muss man schwere Materie annehmen. Allgemein gesagt, dass was jemanden also beeinträchtigen würde oder worüber sich aufregen würde, wenn er das verlieren würde, vermissen würde, eine normale Person. Das ist ein klares Zeichen, dass hier um so eine schwere Materie, schwere Sache, erheblichen Wert geht. Oder wenn man absichtlich jemandem was wegnimmt, wo man weiß, ja, das ist nicht viel, ja, oder überhaupt, wenn die Sache selber einen geringen Wert hat, aber der Person einen schweren Schaden zufügt. Ja. Ein Arbeiter seine Werkzeugkiste stiehlt, der sich sein tägliches Brot verdient, ja, die Sachen dann verscherbelt, sich vielleicht keinen sehr großen Wert, aber für den ist es ein großer Schaden, weil er damit seinen Verdienst nicht hat und so weiter. Ich das wieder, das heißt, schon langsam kaufen muss. Ja.